Der Triangel. Der Triangel ist ein Schlaginstrument. Oft wird er auch die oder das Triangel genannt. Ein runder Stahlstab gebogen zu einem gleichseitigen Dreieck mit einer offenen Ecke und geschmückt mit einer Schnur als Griff verleiht selbst dem unmusikalischsten Mensch einen Rhythmus. Der Triangel kommt aus der Gruppe der Idiophone. Zum Spielen dieses hochklingenden Instruments benötigt es den Triangelschlegel, der meist mitgeliefert wird. Bei den drei Schenkeln des Triangels unterscheidet man zwischen dem unteren, waagrechten Schenkel und dem rechten und linken Schenkel. Im 10. Jahrhundert wird der Triangel zum ersten Mal in einem Manuskript erwähnt. Mittelalterliche Triangeln besaßen Eisenringe am unteren Schenkel. Erst am Ende des 14. Jahrhunderts zeigt eine Handschrift einen Triangel ohne Ringe. Ein Instrument, das gerne belächelt wird. Aber ist der Triangel tatsächlich so leicht zu spielen, wie es oft aussieht? Keine Ahnung.